würde. Na, jedenfalls kriegst du noch Blumen. Das ist auch nicht mehr selbstverständlich bei Hammer und Sichel auf deinem Grabstein. Die meisten von uns tragen heute die Rose, aber nicht mal mehr in der Faust, sondern im Knopfloch. Also Rudi, was ich dich fragen wollte, hast du nicht immer mal wieder gesagt, 53, 56, 61, 68, 81, na, ist ja egal, aber hast du nicht immer mal wieder gesagt, Revolutionäre sollten keinen Staat machen, sondern die Revolution. Und danach alle Macht den Räten. Und wenn das nicht klappt, und das hat ja noch nicht geklappt, andere den Staat machen lassen, nicht mit ihnen auf einer Bank sitzen, aber in den Massen und mit ihnen den Staatsmachern auf die Finger schauen und hauen und den Staat wieder stürzen, wenn er nicht für die Massen gemacht wird. Und immer, immer den unversöhnlichen Traum wachhalten, von der staatenlosen, freien Vereinigung aller. Hast du doch gesagt, oder? Natürlich, er schweigt, wie so viele heute. Aber er ist wenigstens tot, leider.